Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2, Lesung im 2, auch heute wieder mit dem unvergleichlichen Helmut Qualtinger und seiner Lesung der Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Haschek. Schweig, der als Offiziersdiener beim stets betrunkenen Feldkuraten Katz diente, wird von diesem beim Poker an den Oberleutnant Lukasch verspielt. Bei seinem neuen Herrn, einem tierliebenden Frauenhelden, hat Schweig es so gut, dass er ihm eine Freude machen will, indem er ihm einen Stallpinscher besorgt. Schweig schickte sich gerade an, auszugehen, um nach einem Stallpinscher Umschau zu halten, als eine junge Dame klingelte und Oberleutnant Lukasch zu sprechen wünschte. Neben ihr standen zwei große Koffer, und Schweig sah noch auf der Treppe die Mütze eines Dienstmannes, der die Stiege hinunterschritt. »Er ist nicht zu Haus«, sagte Schweig hart, aber die junge Dame stand bereits im Vorzimmer und gebot Schweig kategorisch, »Tragen Sie die Koffer ins Zimmer.« »Ohne die Erlaubnis vom Herrn Oberleutnant geht's nicht«, sagte Schweig. »Der Herr Oberleutnant hat befohlen, dass ich nie was ohne ihn machen soll.« »Sie sind verrückt«, rief die junge Dame. »Ich bin zum Herrn Oberleutnant zu Besuch gekommen.« »Davon ist mir nichts bekannt«, antwortete Schweig. »Der Herr Oberleutnant ist im Dienst, er kommt erst in der Nacht zurück und ich habe den Befehl bekommen, einen Stallpinscher zu finden. Von keinen Koffern und von keiner Dame weiß ich nichts. Solange ich keinen Befehl vom Herrn Oberleutnant bekomme, kenne ich nicht mal meinen Bruder. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit Ihnen so sprechen muss, aber beim Militär muss Ordnung sein.« Die junge Dame entnahm ihrem Täschchen eine Visitkarte, schrieb mit einem Bleistift ein paar Zeilen, legte die Karte in ein reizendes kleines Kuvert und sagte niedergeschlagen, »Tragen Sie das zum Herrn Oberleutnant, ich werde hier inzwischen auf Antwort warten. Hier haben Sie 5 Kronen für den Weg.« »Draus schaut nichts heraus«, sagte Schweig. »Lassen Sie sich die 5 Kronen, Sie liegen hier am Sessel, und wenn Sie wollen, kommen Sie mit zur Kaserne. Warten Sie auf mich, ich gebe Ihren Brief ab und bringe Antwort. Aber dass Sie dabei hier warten, geht auf keinen Fall.« Nach diesen Worten zog er die Koffer ins Vorzimmer, und mit den Schlüsseln rasselnd, wie der Beschließer eines Schlosses, sagte er bedeutungsvoll bei der Tür, »Wir sperren!« Sie ging nun neben ihm und bemühte sich, ein Gespräch anzuknüpfen. »Werden Sie sicher abgeben?« »Natürlich, wenn ich's gesagt habe.« »Und werden Sie den Herrn Oberleutnant finden?« »Doch das glaube ich nicht.« »Und wo, glauben Sie, könnte er sein?« »Das weiß ich nicht.« Damit war das Gespräch für eine Weile beendet, bis es wieder durch eine Frage der jungen Dame in Schwung gebracht wurde. »Haben Sie den Brief nicht verloren?« »Bis jetzt habe ich ihn nicht verloren.« »Sie werden ihn also bestimmt dem Herrn Oberleutnant abgeben?« »Ja.« »Und werden Sie ihn finden?« »Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht«, entgegnete Schweig. »Ich wundere mich, dass Leute so neugierig sein können und immerfort dieselbe Sache fragen. Das ist so, wie wenn ich auf der Straße jeden zweiten anhalten und fragen möchte, wie viel der ist.« Damit war der Versuch, sich mit Schweig zu verständigen, endgültig beendet, und der weitere Weg in die Kaserne verlief in völligem Schweigen. Schweig forderte die junge Dame auf zu warten und knüpfte mit den Soldaten im Tor ein Gespräch über den Krieg an. Er setzte sich auf eine Bank beim Tor und legte dar, dass an der Front in den Karpaten die Angriffe des Heeres gescheitert seien, dass der Kommandant von Pschemischl, General Kuzmanek, nach Kiew gekommen sei, dass wir in Serbien 11 Operationspunkte aufgegeben hätten und dass die Serben es nicht lange aushalten würden, unseren Soldaten nachzulaufen. Als er genug gesprochen hatte, schien es ihm angezeigt, der verzweifelten Dame zu sagen, dass er gleich kommen werde, sie solle warten. Dann ging er hinauf in die Kanzlei, wo Oberleutnant Lukasch gerade einem Leutnant eine Aufgabe aus der Schützengrabentechnik löste und ihm auseinandersetzte, er könne nicht zeichnen und habe keine Ahnung von Geometrie. »Sehen Sie, so soll man das zeichnen. Wenn wir zu einer gegebenen geraden Linie eine senkrechte Linie skizzieren sollen, müssen wir sie so fällen, dass sie mit ihr einen rechten Winkel bildet. Verstehen Sie? So werden Sie die Schützengräben richtig und nicht zum Feind führen. Sie bleiben 600 Meter von ihm entfernt. Aber wie Sie es gezeichnet haben, stoßen Sie unsere Position in die feindliche Linie und stehen mit Ihrem Schützengraben senkrecht über dem Feind und Sie brauchen einen großen Winkel. Das ist doch ganz einfach, nicht wahr?« Und der Leutnant in Reserve, ein Zivilkassierer einer Bank, stand ganz verzweifelt über diesen Plänen, verstand nicht das Geringste und atmete erleichtert auf, als Schweg an den Oberleutnant herantrat. »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, eine Dame schickt Ihnen diesen Brief und wartet auf Antwort.« Dabei zwinkerte er bedeutungsvoll und vertraulich. Was er da las, machte auf den Oberleutnant keinen günstigen Eindruck. »Lieber Heinrich, mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Rindvieh. Ich bin unglücklich. Deine Kathi.« Oberleutnant Lukas seufzte, führte Schweg in die anstoßende leere Kanzlei, schloss die Tür und fing an, zwischen den Tischen auf und ab zu gehen. Als er schließlich vor Schweg stehen blieb, sagte er, »Die Dame schreibt, dass Sie ein Rindvieh sind. Was haben Sie denn gemacht?« »Ich habe ihr nichts gemacht, meine gehorsamste Herr Oberleutnant. Ich habe mich sehr anständig benommen, aber sie hat sich gleich in der Wohnung niederlassen wollen und weil ich von Ihnen keinen Befehl bekommen habe, so habe ich sie nicht in die Wohnung gelassen. Noch zu allem ist sie mit zwei Koffern gekommen, wie nach Haus.« Der Oberleutnant seufzte nochmals laut, was Schweg ihm nachmachte. »Was heißt das?« schrie der Oberleutnant drohend. »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, es ist ein schwerer Fall. In der Wojtechgasse ist vor 2 Jahren zu einem Tapezierer ein Fräulein gezogen und er hat sie nicht aus der Wohnung loswerden können und hat sie und sich mit Leuchtgas vergiften müssen und aus war's mit der Hetz. Mit den Weibern hat's halt seine liebe Not. Ich sehe in sie hinein.« »Ein schwerer Fall«, wiederholte der Oberleutnant. Eine vom Gatten verfolgte Gattin kommt zu ihm für einige Tage zu Besuch, gerade als Frau Mikko aus Wittingau kommen soll, um 3 Tage lang zu wiederholen, was sie ihm regelmäßig jedes Vierteljahr gewährt, wenn sie in Prag Einkäufe besorgt. Außerdem soll übermorgen ein Fräulein kommen. Nachdem sie eine ganze Woche geschwankt hatte, hatte sie ihm bestimmt versprochen, sich verführen zu lassen, denn sie soll erst in 1 Monat einen Ingenieur heiraten. Der Oberleutnant saß jetzt mit gesenktem Kopf auf dem Tisch und dachte nach, aber er kam vorläufig auf keinen Ausweg. Schließlich setzte er sich an den Tisch, nahm einen Briefumschlag und schrieb auf ein Amtsformular. »Teure Kathi, im Dienst bis 9 Uhr Abend. Komme um 10. Bitte fühl dich bei mir wie zu Hause. Was Schweg meinen Diener betrifft, habe ich ihm bereits Befehl gegeben, dich in allem zufriedenzustellen. Dein Heinrich.« »Diesen Brief«, sagte der Oberleutnant, »übergeben Sie derjenigen Frau. Ich befehle Ihnen, dass Sie sich zu ihr ehrerbietig und taktvoll benehmen und alle Ihre Wünsche erfüllen, die Ihnen ein Befehl sein müssen. Sie müssen sich galant benehmen und sie ehrlich bedienen. Hier haben Sie 100 Kronen, die Sie mir verrechnen werden. Vielleicht wird sie Sie um etwas schicken, Sie werden ein Mittagessen für Sie bestellen, Nachtmahl und so weiter. Dann kaufen Sie 3 Flaschen Wein und 1 Schachtel Memphis. So, mehr vorläufig nicht. Sie können gehen. Und noch einmal lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie tun müssen, was Sie an den Augen absehen.« Die junge Dame hatte bereits alle Hoffnung verloren, Schweg wiederzusehen und war daher sehr überrascht, als sie ihn aus der Kaserne treten und mit einem Brief auf sich zukommen sah. Er salutierte, überreichte ihr den Brief und meldete, »Nach dem Befehl von Herrn Oberleutnant soll ich mich zu Ihnen, gnädige Frau, ehrerbietig und taktvoll benehmen und Sie ehrlich bedienen und Ihnen alles machen, was ich Ihnen an den Augen absehe. Ich soll Sie füttern und für Sie kaufen, was Sie wünschen werden. Ich habe drauf vom Herrn Oberleutnant 100 Kronen gekriegt, aber davon muss ich 3 Flaschen Wein und 1 Schachtel Memphis kaufen.« Als sie den Brief gelesen hatte, kehrte ihre Energie zurück, die sie zum Ausdruck brachte, indem sie Schweg befahl, ihr einen Fiaker zu besorgen. Als dies geschehen war, gebot sie ihm, sich neben den Fiakerkutscher auf den Bock zu setzen. Sie fuhren nach Hause. In der Wohnung spielte sie ausgezeichnet die Rolle der Hausfrau. Schweg musste die Koffer ins Schlafzimmer tragen, auf dem Hof die Teppiche klopfen und ein kleines Spinngewebe hinter dem Spiegel versetzte sie in großen Ärger. Alles schien davon zu zeugen, dass sie sich für lange Zeit in dieser Stellung einzugraben gedenke. Schweg schwitzte. Als er die Teppiche geklopft hatte, fiel ihr ein, man müsse die Gardinen herunternehmen und reinigen. Dann erhielt er den Befehl, in Zimmer und Küche die Fenster zu putzen. Hierauf fing sie an, die Möbel umzustellen, und als Schweg alles aus einer Ecke in die andere geschleppt hatte, gefiel es ihr nicht, und sie kombinierte von Neuem und ersann eine neue Aufstellung. Sie kehrte alles in der Wohnung von oben nach unten, doch allmählich begann ihre Energie im Einrichten des Nestes zu verpuffen, und der Raubzug flaute ab. Aus dem Wäscheschrank nahm sie noch saubere Bettwäsche, überzog selbst Polster und Betten, und man merkte, dass sie dies mit Liebe zum Bett tat, das in ihr ein sinnliches Beben der Nüstern hervorrief. Dann ließ sie Schweg das Mittagessen und Wein holen, und bevor er zurückkam, zog sie ein durchsichtiges Matinee an, das sie ungewöhnlich verführerisch und reizend erscheinen ließ. Beim Mittagessen trank sie eine Flasche Wein aus, rauchte viele Memphis und legte sich ins Bett, während Schweg sich in der Küche am Kommissbrot gütlich tat, das er in ein Glas mit süßem Schnaps tunkte. »Schweg?« ertönte es aus dem Schlafzimmer. »Schweg?« Schweg öffnete die Tür und erblickte die junge Dame in einer reizvollen Lage in den Kissen. »Treten Sie näher!« Er trat zum Bett und sie maß seine untersetzte Gestalt und seine starken Stiefel mit einem eigentümlichen Lächeln. So geschah es, dass der brave Soldat Schweg dem Oberleutnant melden konnte, als dieser aus der Kaserne nach Hause kam. »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant! Ich habe alle Wünsche der gnädigen Frau erfüllt und sie ihrem Befehl gemäß ehrlich bedient.« »Ich danke Ihnen, Schweg«, sagte der Oberleutnant. »Hatte sie viele Wünsche?« »Beiläufig sechs«, antwortete Schweg. »Jetzt schläft sie, als wie erschlagen von der Fahrt. Ich habe ihr alles gemacht, was ich ihr an den Augen abgesehen habe.« Während die Horizonte aller Kampfplätze im Scheine der brennenden Dörfer und Städte loderten, verlebten Leutnant Lukas und Schweg eine unangenehme Idylle mit der Dame, die ihrem Mann weggelaufen war und nun bei ihnen Hausfrau spielte. Als sie einmal spazieren ging, hielt Oberleutnant Lukas mit Schweg einen Kriegsrat ab, wie man sie loswerden könnte. »Am besten wäre, Herr Oberleutnant«, sagte Schweg, »wenn Ihr Mann, von dem Sie weggelaufen ist und was Sie sucht, wie Sie gesagt haben, das in dem Brief steht, was ich Ihnen gebracht habe, davon wissen möchte, wo sie ist, damit er sich um sie kommt. Am besten ihm ein Telegramm zu schicken, dass sie bei Ihnen ist und dass er sie sich beheben kann. Sie werden sehen, so ein Telegramm leistet gute Dienste, und wenn es auch ein paar Ohrfeigen setzen sollte.« »Er ist sehr intelligent«, unterbrach ihn Oberleutnant Lukas. »Ich kenne ihn. Er handelt mit Hopfen en gros. Unbedingt muss ich mit ihm sprechen. Das Telegramm werde ich abschicken.« Das Telegramm, das er absandte, war ungemein lakonisch und sachlich. »Die augenblickliche Adresse Ihrer Frau ist...« Es folgte die Wohnungsadresse von Oberleutnant Lukas. So geschah es, dass Frau Karte sehr unangenehm überrascht war, als der Hopfenhändler in die Tür stürzte. Er sah sehr rechtschaffen und besorgt aus, als Frau Karte, ohne in diesem Augenblick die Besonnenheit zu verlieren, beide Herren vorstellte. »Mein Mann, Herr Oberleutnant Lukas.« Etwas anderes fiel ihr nicht ein. »Nehmen Sie Platz, Herr Wendler«, forderte ihn Oberleutnant Lukas freundlich auf, ein Zigarettenetui aus der Tasche ziehend. »Ist gefällig?« Der intelligente Hopfenhändler nahm artig eine Zigarette und sagte, Rauchwölchen durch die Lippen blasend, bedächtig: »Gehen Sie weiter an die Front ab, Herr Oberleutnant. Ich habe um Versetzung zu den 91ern in Budweis angesucht, wohin ich wahrscheinlich fahren werde, sobald ich mit der einjährigen freiwilligen Schule fertig bin. Wir brauchen eine Unmenge Offiziere, und es ist heutzutage eine traurige Erscheinung, dass sich die jungen Leute, die Anspruch auf das einjährige Freiwilligenrecht haben, nicht dazu melden. Lieber bleibt so ein Mensch gemeiner Infanterist, als dass er sich bemüht, Kadett zu werden.« »Der Krieg hat dem Hopfengeschäft sehr geschadet, aber ich glaube, dass er keine lange Dauer haben kann«, bemerkte der Hopfenhändler, während er abwechselnd seine Frau und den Oberleutnant anschaute. »Unsere Situation ist sehr gut«, sagte Oberleutnant Lukas. »Heute zweifelt niemand mehr daran, dass der Krieg mit dem Sieg der Waffen der Zentralmächte enden wird. Frankreich, England und Russland sind viel zu schwach gegen den österreichisch-türkisch-deutschen Granit. Freilich, wir haben an manchen Fronten unbedeutende Misserfolge erlitten. Sobald wir aber die russische Front zwischen dem Karpatenkamm und dem mittleren Dunajec durchbrechen, wird das zweifellos das Ende des Krieges bedeuten.« Oberleutnant Lukas fasste den Hopfenhändler zart an der Schulter, führte ihn zu der an der Wand hängenden Karte des Kriegsschauplatzes und erklärte, während er ihm einzelne Punkte zeigte: »Die östlichen Beskiden sind ein ausgezeichneter Operationspunkt für uns. In den Frontabschnitten der Karpaten haben wir, wie Sie sehen, eine große Stütze. Ein mächtiger Schlag auf dieser Linie und wir machen erst in Moskau Halt. Der Krieg wird früher enden, als wir ahnen.« Sie standen einander alle eine Zeit lang stumm gegenüber, bis der Oberleutnant es für geeignet hielt, die peinliche Situation mit den Worten zu unterbrechen. »Wann sind Sie angekommen, Herr Wendler?« »Heute früh.« »Ah, da bin ich aber sehr froh, dass Sie mich gefunden und zu Hause angetroffen haben, weil ich Nachmittag immer in die Kaserne gehe und Nachtdienst habe. Da die Wohnung eigentlich den ganzen Tag leer ist, habe ich der gnädigen Frau Gastfreundschaft anbieten können.« Sie ist hier während ihres Aufenthaltes in Prag von niemandem belästigt worden. Aus alter Bekanntschaft. Der Hopfenhändler hustete. Kathi ist gewiss eine merkwürdige Frau, Herr Oberleutnant. Nehmen Sie meinen allerherzlichsten Dank entgegen für alles, was Sie für Sie getan haben. Von nichts und wieder nichts fällt es ihr ein, nach Prag zu fahren. Sie muss sich angeblich die Nerven kurieren. Ich bin auf Reisen, komme nach Hause und das Haus ist leer. Kathi ist weg. Bemüht, ein möglichst aufrichtiges Gesicht zu machen, drohte er ihr mit dem Finger und fragte sie nur mit einem gezwungenen Lächeln. »Du hast wahrscheinlich geglaubt, wenn ich auf Reisen bin, kannst du auch verreisen. Du hast freilich nicht daran gedacht.« Als Oberleutnant Lukas sah, dass das Gespräch eine unangenehme Wendung nahm, führte er den intelligenten Hopfenhändler wieder zu der Karte vom Kriegsschauplatz, wies auf die unterstrichenen Orte und sagte, »Ich habe vergessen, Sie auf einen höchst interessanten Umstand aufmerksam zu machen. Betrachten Sie diesen großen, nach Südwesten gewandten Bogen, wo diese Berggruppe einen großen Brückenkopf bildet. Hierher richtet sich die Offensive der Verbündeten. Durch Absperrung der Bahn, die den Brückenkopf mit der wichtigsten Verteidigungslinie des Feindes verbindet, muss die Verbindung zwischen dem rechten Flügel und der nördlichen Armee an der Weichsel unterbrochen werden. Ist Ihnen das klar?« Der Hopfenhändler erwiderte, ihm sei alles vollkommen klar. Und da er in seinem Taktgefühl befürchtete, das, was er sage, könne als Anzüglichkeit aufgefasst werden, erklärte er, auf seinen Platz zurückkehrend, »Unser Hopfen hat durch den Krieg sein Absatzgebiet im Ausland verloren. Frankreich, England, Russland und der Balkan sind jetzt für den Hopfen verloren. Wir senden noch Hopfen nach Italien, aber ich fürchte, dass sich Italien auch hineinmengen wird. Aber dann, bis wir es gewinnen, werden wir uns die Preise für die Waren diktieren.« »Italien wird vollständige Neutralität bewahren«, tröstete ihn der Oberleutnant. »Das ist...« »Also warum gibt es nicht zu, dass es durch den Dreibund an Österreich, Ungarn und Deutschland gebunden ist?« brauste der Hopfenhändler plötzlich auf, dem auf einmal alles zu Kopf stieg, Hopfen, Frau und Krieg. »Ich habe gewartet, dass Italien gegen Frankreich und Serbien losgehen wird. Dann wäre der Krieg schon beendet. Der Hopfen verfault mir in den Magazinen. Die heimischen Abschlüsse sind schwach, der Export ist gleich null und Italien bewahrt Neutralität.« »Warum hat Italien noch im Jahre 1912 den Dreibund mit uns erneuert? Wo ist der italienische Außenminister Marquis di San Giuliano? Was macht der Herr? Schläft er oder was? Wissen Sie, was für einen Jahresumsatz ich bis zum Krieg gehabt habe und welchen ich heute habe?« »Denken Sie nicht, dass ich die Ereignisse nicht verfolge«, fuhr er fort und blickte den Oberleutnant wütend an, der ruhig Rauchringe aus dem Munde blies, die einander folgten und ineinander flossen. »Warum sind die Deutschen an die Grenzen zurückgegangen, wenn sie schon bei Paris waren? Warum führt man zwischen Maas und Mosel heftige Artilleriekämpfe? Wissen Sie, dass in Cambrai und Vevrey bei Marsch 3 Brauhäuser verbrannt sind, wohin wir jährlich über 500 Säcke Hopfen geliefert haben? Und in den Vogesen ist das Hartmannsweilersche Brauhaus abgebrannt. In Niederasbach bei Mühlhausen ist ein riesiges Brauhaus dem Erdboden gleichgemacht worden. Das bedeutet für meine Firma einen Verlust von 1200 Sack Hopfen jährlich.« Er konnte vor Aufregung nicht weitersprechen, näherte sich seiner Frau und sagte, »Kathi, du fährst augenblicklich mit mir nach Haus, zieh dich an.« »Mich regen alle diese Ereignisse so auf«, sagte er nach einer Weile in entschuldigendem Ton. »Pflegte früher ganz ruhig zu sein.« Und als sie gegangen war, um sich anzukleiden, sagte er leise zum Oberleutnant, »Das macht sie nicht zum ersten Mal. Voriges Jahr ist sie mit einem Supplenten weggefahren und ich habe sie erst in Agram gefunden. Ich habe bei dieser Gelegenheit dem städtischen Brauhaus in Agram einen Abschluss von 600 Sack Hopfen gemacht.« Der Hopfenhändler verstummte und das Schweigen wurde von Frau Kathi unterbrochen, die reisefertig ins Zimmer trat. »Was machen wir mit den Koffern?« »Man wird sie abholen, Kathi«, sagte der Hopfenhändler zufrieden. »Wenn du noch Einkäufe machen willst, haben wir höchste Zeit. Der Zug fährt um 2.20 Uhr.« Beide verabschiedeten sich freundschaftlich vom Oberleutnant und der Hopfenhändler war so froh, dass es schon vorüber war, dass er beim Abschied im Vorzimmer zum Oberleutnant sagte, Wenn Sie, Gott behüte, im Krieg verwundet werden sollten, kommen Sie zu uns zur Erholung. Wir werden Sie so sorgfältig pflegen, wie nur möglich.« Als die beiden fort waren, fing Oberleutnant Lukas an, lustig eine Arie aus der Operette »Die geschiedene Frau« zu pfeifen. »Noch etwas, Schweig«, fragte der Oberleutnant, als Schweig zur Post gehen wollte. »Wie steht es mit dem Hund, den Sie suchen gegangen sind?« »Ich habe einen im Petto, Herr Oberleutnant, ein sehr hübsches Tier, aber es wird schwer sein, ihn zu bekommen. Morgen, hoffe ich, werde ich ihn vielleicht doch herbringen. Er beißt!« Das letzte Wort hatte Oberleutnant Lukas nicht gehört, und doch war es so wichtig. »Das Biest beißt, was das Zeug hält«, wollte Schweig nochmals wiederholen. Aber zum Schluss dachte er, was geht das eigentlich den Oberleutnant an? Er will einen Hund, also bekommt er einen Hund. Es ist freilich nicht so einfach zu sagen, bringen Sie mir einen Hund. Die Eigentümer von Hunden geben auf ihre Hunde sehr gut Acht. Es müssen nicht einmal reinrassige Hunde sein. Ein Hund fürchtet selbst instinktiv, insbesondere wenn er von reiner Rasse ist, dass er seinem Herrn eines schönen Tages entwendet werden wird. Er lebt ununterbrochen in der Angst, dass er gestohlen werden könnte, gestohlen werden muss. Ein Hund entfernt sich beispielsweise auf dem Spaziergang von seinem Herrn, ist anfangs lustig, übermütig, spielt mit anderen Hunden, kriecht unmoralisch auf sie hinauf und umgekehrt, beschnuppert die Ecksteine, hebt an jeder Ecke, ja sogar bei der Hökerin über dem Korb mit den Kartoffeln ein Beinchen hoch, kurz empfindet eine solche Freude am Leben und hält die Welt sicherlich für so schön wie ein Jüngling nach glücklich bestandener Matura. Plötzlich aber könnt ihr bemerken, dass sein Frohmut verschwindet. Der Hund fühlt, dass er verloren gegangen ist. Und erst jetzt fällt wahre Verzweiflung ihn an. Er läuft erschreckt auf der Straße herum, schnüffelt, winselt und zieht in völliger Verzweiflung den Schwanz zwischen die Beine, legt die Ohren nach hinten und stürzt inmitten der Fahrbahn irgendwohin ins Unbekannte. Wenn er sprechen könnte, würde er schreien, »Jesus Maria, jemand wird mich stehlen!« Es gibt einige Systeme, Hunde zu stehlen, entweder direkt nach Art des Taschendiebes oder durch trügerisches Anlocken des unglücklichen Geschöpfes. Der Hund ist ein treues Tier, allein nur im Lesebuch oder in der Naturgeschichte. Lass den treuesten Hund eine gebackene Pferdewurst schnuppern und er ist verloren. Er vergisst den Herrn, neben dem er geht, dreht sich um und geht euch nach. Speichel fließt ihm aus dem Maul. Und er wedelt in der Erwartung und Vorahnung der großen Freude, freundlich mit dem Schwanz und bläht die Nüstern wie der wildeste Hengst, wenn man ihn zur Stute führt. Auf der Kleinseite bei der Schlossstiege befindet sich ein kleiner Bierausschank. Eines Tages saßen dort rückwärts im Halbdunkel zwei Männer, ein Soldat und ein Zivilist. Zueinander geneigt flüsterten sie geheimnisvoll. Sie sahen aus wie Verschwörer aus den Zeiten der Venezianischen Republik. »Jeden Tag um 8 Uhr«, sagte der Zivilist flüsternd zu dem Soldaten, »geht das Dienstmädchen mit ihm an die Ecke vom Havlicek-Platz zum Park. Aber er ist ein Luder, er beißt, was das Zeug hält. Er lässt sich nicht streicheln.« Und noch näher zu dem Soldaten geneigt, flüsterte er ihm ins Ohr, »nicht mal Wurst frisst er.« »Auch keine Gebratene?«, fragte der Soldat. »Nicht mal Gebratene.« Beide spuckten aus. »Was frisst das Luder also?« »Gott weiß, manche Hunde sind verzärtelt und verwöhnt wie der Erzbischof.« Der Soldat und der Zivilist stießen an und der Zivilist fuhr flüsternd fort. »Einmal hat von mir ein schwarzer Spitz, den ich für den Hundezwinger über dem Klamowka gebraucht habe, auch keine Wurst nehmen wollen. 3 Tage bin ich ihm nachgegangen, bis ich schon nicht ausgehalten habe und die Frau, was mit dem Hund spazieren gegangen ist, direkt gefragt habe, was der Hund eigentlich frisst, dass er so hübsch ist. Der Frau hat's geschmeichelt und sie hat gesagt, dass er am liebsten Koteletts hat. Also habe ich ihm ein Schnitzel gekauft. Ich habe mir gedacht, das ist sicher besser. Und siehst du, dieses Aas von einem Hund hat sich nicht mal drauf umgeschaut, weil es Kalbfleisch war. Er war an Schweinefleisch gewöhnt. So habe ich ihm ein Kotelett kaufen müssen, ich habe es ihm zu beschnuppern gegeben und bin gelaufen und der Hund mir nach. Die Frau hat geschrien, Buntig, Buntig, aber woher der liebe Buntig? dem Kotelett ist er bis um die Ecke nachgelaufen. Dort habe ich ihm eine Kette um den Hals gegeben und am nächsten Tag war er schon im Hundezwinger über der Klamowka. Und am Hals hat er ein paar weiße Haare gehabt, einen Fleck, die haben sie ihm schwarz angemalt und niemand hat ihn erkannt. Aber die anderen Hunde, und es waren ihrer viele, sind alle auf eine gebratene Pferdewurst geflogen. Du möchtest am besten auch tun, wenn du sie fragen möchtest, was der Hund am liebsten frisst. Du bist Soldat, hast Figur, und sie wird es eher sagen. Ich habe sie schon gefragt, aber sie hat mich angeschaut, wie wenn sie mich durchbohren wollte und hat gesagt, was geht das sie an? Sie ist nicht sehr hübsch, sie ist ein Aff, aber mit einem Soldaten wird sie sprechen. Ist das wirklich ein Stallpinscher? Mein Oberleutnant will keinen anderen. Ein fescher Kerl, ein Stallpinscher. Pfeffer und Salz, wirklich reinrassig, so wahr du der Schweig bist und ich Blanik heiß. Mir handelt sich's drum, was er frisst, das gebe ich ihm und bringe ihn. Beide Freunde stießen abermals an. Als ich Schweig vor dem Krieg noch mit dem Verkauf von Hunden ernährte, hatte Blanik sie ihm geliefert. Er war ein erfahrener Mann, und man erzählte von ihm, dass er unter der Hand in der Abdeckerei verdächtige Hunde kaufe und wieder weiterverkaufe. Er hatte sogar schon einmal die Hundswut gehabt und im Pasteur-Institut in Wien war er wie zu Hause. Jetzt hielt er es für seine Pflicht, dem Krieger Schweig uneigennützig zu helfen. Er kannte alle Hunde in ganz Prag und Umgebung und sprach deshalb leise, um sich nicht vor dem Wirt zu verraten. Vor einem halben Jahr hatte er nämlich unter dem Rock einen jungen Hund aus dem Gasthaus weggetragen, einen Dachshund, dem er aus einer Saugflasche Milch zu trinken gegeben hatte, so dass der dumme Hund ihn offenbar für die Mutter hielt und sich unter dem Mantel gar nicht regte. Er stahl aus Prinzip nur reinrassige Hunde und hätte gerichtlicher Sachverständiger sein können. Er lieferte in alle Hundezwinger und auch in Privathäuser, wie sich gerade die Gelegenheit bot. Wenn er über die Straße ging, knurrten ihn die Hunde an, die er einst gestohlen hatte, und oft, wenn er vor einem Schaufenster stand, hob irgendein rachsüchtiger Hund hinter seinem Rücken ein Beinchen hoch und benässte ihm die Hosen. Am Morgen des folgenden Tages um 8 Uhr konnte man den braven Soldaten Schweig an der Ecke des Havlicek-Platzes beim Park auf- und abgehen sehen. Er wartete auf das Dienstmädchen mit dem Stallpinscher. Endlich kam sie, und ein bärtiger, struppiger Hund mit rauem Fell und klugen Augen lief an ihm vorbei. Er war munter wie alle Hunde, wenn sie ihre Notdurft verrichtet haben, und rannte auf die Spatzen zu, die auf der Straße Pferdemist frühstückten. Dann ging diejenige an Schweig vorbei, die den Hund zu betreuen hatte. Es war ein älteres Mädchen mit manierlich zu einem Kranz geflochtenem Haar. Sie pfiff dem Hund und schwenkte das Kettchen und die elegante Hundspeitsche in der Hand hin und her. Schweig sprach sie an. »Verzeihen Sie, Fräulein, wo geht man hier nach Zhishkov?« Sie blieb stehen und blickte ihn an, ob er es auch aufrichtig meine. Durch das gutmütige Gesicht Schweig sagte ihr, dass der Soldat wohl wirklich nach Zhishkov gehen wolle. Der Ausdruck ihres Gesichtes wurde weich und sie erklärte ihm entgegenkommend, wie er nach Zhishkov zu gehen habe. »Ich bin erst unlängst nach Prag versetzt worden«, sagte Schweig. »Ich bin kein Hiesiger. Ich bin vom Land. Sind Sie auch nicht aus Prag?« »Ich bin aus Wodnan.« »Dann sind wir ja nicht weit voneinander her«, antwortete Schweig. »Ich bin aus Protivin.« Diese Kenntnis des böhmischen Südens, die er sich einmal bei den Manövern angeeignet hatte, erfüllte das Herz des Mädchens mit heimatlicher Wärme. »Da kennen Sie wohl auch in Protivin auf dem Ring den Fleischer Peschera.« »Wie denn nicht, doch den Pescherer, den haben Sie bei uns alle gern«, sagte Schweig. »Er ist sehr brav, dienstfertig, hat gutes Fleisch und gibt gute Waage.« »Sind Sie nicht einer von Jaresch?« fragte das Mädchen, das mit dem unbekannten Soldaten zu sympathisieren begann. »Ja.« »Und von welchem Jaresch? Von dem aus Gritsch, bei Protivin oder aus Rasitz?« »Aus Rasitz.« »Fährt er noch mit Bier herum?« »Noch immer.« »Aber er muss doch schon hübsch weit über 60 sein.« 68 war er, heuer im Frühjahr«, entgegnete Schweig ruhig. »Jetzt hat er sich einen Hund angeschafft und da fährt sich ihm fein. Der Hund sitzt im Wagen, gerade so ein Hund wie der dort, was die Spatzen jagt. Ein hübscher Hund, ein feines Tier.« »Der gehört uns«, erklärte ihm seine neue Bekannte. »Ich dien hier beim Herrn Oberst. Sie kennen nicht unseren Herrn Oberst?« »Ja, das ist ein feiner, intelligenter Mann«, sagte Schweig. »Bei uns in Budweis war auch so ein Oberst.« Unser Herr ist streng, und wie es neulich geheißen hat, dass man uns in Serbien eins aufgewichst hat, ist er ganz wütend nach Hause gekommen und hat in der Küche alle Teller heruntergeworfen und hat mir kündigen wollen. »Das ist also euer Hund«, unterbrach sie Schweig. »Das ist schade, dass mein Oberleutnant keinen Hund ausstehen kann. Ich hab Hunde sehr gern.« Er verstummte und stieß plötzlich hervor. »Jeder Hund frisst aber auch nicht alles.« Unser Lux glaubt sich sehr. Eine Zeit lang wollte er überhaupt kein Fleisch essen, bis wieder jetzt. »Und was frisst er am liebsten?« »Leber, gekochte Leber.« »Kalbs- oder Schweinsleber?« »Das ist ihm egal«, lachte die Landsmännin, die letzte Frage für einen misslungenen Witz hielt. Sie gingen noch ein wenig spazieren, dann schloss sich ihnen auch der Stallpinscher an, der an die Kette genommen wurde. Er benahm sich Schweig gegenüber recht zutraulich, versuchte wenigstens, ihm mit dem Maulkorb die Hose zu zerreißen, sprang an ihm empor, und plötzlich, als fühle er, was Schweig mit ihm plane, hörte er auf zu springen und ging traurig und bestürzt weiter, während der Schweig von der Seite anblickte, als wollte er sagen, »Wartet das also auch auf mich?« Dann sagte das Mädchen noch, dass sie auch jeden Abend um 6 Uhr mit dem Hunde herkomme, dass sie keinem Mann aus Prag traue, dass sie einmal in der Zeitung annonciert habe und dass sich ein Schlosser mit Heiratsabsichten gemeldet und ihr 800 Kronen für irgendeine Erfindung herausgelockt habe und verschwunden sei. Am Land sind die Menschen entschieden ehrlicher. Wenn sie heiraten sollte, würde sie nur einen Mann vom Lande nehmen. Kriegsehen halte sie für eine Dummheit, weil so eine Frau gewöhnlich Witwe wird. Schweig machte ihr große Hoffnungen, dass er um 6 kommen werde, und beeilte sich, Freund Planig mitzuteilen, dass der Hund alle Sorten von Leber fresse. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.